einen saufenden Halbelfen namens Grober. Ich bin in ganz Nord bekannt. Nee, da klingelt nichts. Mein Name ist Kargrog. Moscholinam! Angrim Iskilsson, ich bin ein Torwaller. Was? Wo ist mein Tablett mit Schnaps? Theodor Kurster. Angrim, Region, mit allen Torwallern ist es dasselbe. Mein Name lautet Douglas von der Heide und ich bin adeligen Geblüts. Was ist denn ein Zweitopf? Das klingt interessant. Jeder kennt Zweitopf, wenn er schon mal in einer Taverne war. Nicht so laut! Fremder, was wollt ihr? Wir hier was trinken. Ein Halbelf seid ihr! Ein garstiger Halbelf! Mein Geld habt ihr mir genommen und meine Schweinsachse! Ich würde sagen, ein einfacher waffenloser Kampf bis zum ersten Blut. Habt ihr denn noch mehr Blut als das erste? Da ist nichts mehr zu retten, mein Freund. Hetz der Würfel.